Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il organisierte das Ministerium für Volksstreitkräfte am 22. August für das Korps der Militärattachés in der DVRK eine Filmvorführung. Dazu wurden die Mitglieder des Korps eingeladen. Die Offiziere der koreanischen Volksarmee beteiligten sich daran. Die Teilnehmer sahen sich den Dokumentarfilm der DVRK »Das glorreiche Vaterland mit der Waffe von Baekdusan« an, in dem gezeigt wird, dass die koreanische Revolution dank der eigenschöpferischen Songun-Idee der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il unter ihrer Führung mit der Waffe eingeleitet wurde und stets siegreich war.